Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Morgen erstmal. Ja, Moment. Ja. Ja. Ich bin Tala. Ach, willkommen. Danke. Ich bin Nathan. Ja. Das ist ein gehört das. Ja, worüber sprechen wir? Mein Thema ist, dass warum müssen wir zur Schule gehen? Kein Bock mehr. Ja, okay, warum muss man zur Schule gehen? Was genau, also die Frage klingt kritisch, so als hättest du tendenziell keinen Bock auf Schule. Ja. Ja. Was ist das Doofe? Warte. Das Doofe, wir gehen zur Schule, wir dürfen nicht reden. Und wenn wir sitzen auf dem Tisch, wir dürfen nicht reden, wir dürfen nicht mal unsere Federtasche aufmachen und so, die Lehrerin meckert uns schnell. Deswegen, ich finde die Schule davon richtig doof. Okay. Das heißt aber, und dass wir immer Hausaufgaben haben. Es ist also der Rahmen, so, man muss die ganze Zeit leise sein. Ja, und dass wir auch arbeiten müssen. Okay. Warum fühlt sich arbeiten müssen doof? Weil... jeden Tag lesen, jeden Tag Mathe machen. Deswegen, mein Kopf schafft nicht mehr so viel. Ah, okay. Ist das überall gleich doof? Bei jedem Fach oder bei jedem Inhalt? Oder? Ja, aber außer bei Sport, Jan. Außer bei Sport. Ja, okay, da ist man auch nicht ganz so viel mit Denken beschäftigt. Ne? Und mehr ja. Ja, verstehe. Aber die Frage ist, warum müssen wir zur Schule gehen? Wir können ja auch zu Hause arbeiten und lernen. Aber warum müssen wir zur Schule? Weil bei Deutschland ist Schule Pflicht. Aber bei anderen Ländern gibt es nicht so. Es gibt auch ein Land, die nicht Schule bei sie Pflicht ist. Deswegen, ich frage mich, warum bei Deutschland das so ist. Ah, ja, verstehe. Warte, einen Moment. Ja, klar. Baba! Ich muss nur auf meinen Vater, er muss mich sehen, dass ich mit Serie. Baba! Sorry. Einen Moment. Baba! Sorry, einen Moment. Ruf meinen Vater! Ja, ich rufe ihn. Baba! Du bist so schwer, aber. Baba! Ja. Ja. Ups, ja. Alles noch gut? Leuchtet es noch grün? Ja, blau. Ah ja, oh, nicht schlimm. Ich mache nur einmal mit grün an. Das ist Kräuschen. Ja. So, ja, wir waren dabei, warum das alles so doof ist und so. Ja. Ja, okay. Warum muss man das in der Schule machen? Würdest du es zu Hause machen? Also wenn du nicht zur Schule bist, würdest du zu Hause machen? Ich würde zu Hause machen und mit meiner Mutter üben. Also lernen. Ja? Ja. Die ganzen Fächer, die in der Schule waren. Ja. Alle. Ja. Das würdest du machen? Ich würde, wenn wir keine Schule haben oder so, wenn wir keine Schule hatten, dann würde ich in mein Zimmer gehen und so überlegen, was ich machen kann. Und dann würde ich Fächer so aussuchen, aber keiner muss mir, ich soll Sport machen, ich kann alleine Sport machen. Deswegen. Also ja, ich kann eigentlich zu Hause die Schule machen. Ich muss nicht immer um 7 Uhr aufstehen und dann zur Schule gehen. Ja. Ja, bist du dir sicher, dass du das machen würdest? Das sind so 2-3 Wochen. Du hast irgendwie, keine Ahnung, 2-mal die Woche Mathe gemacht. Und in der 3. Woche ist voll schönes Wetter. Und ich weiß nicht, was du sonst so machst. Was machst du so nach der Schule? Nach der Schule? Ich gehe nach Hause. So Hobbys oder so. Wo müssen wir die Zeit vertreiben? Meinst du, was mein Hobby ist? Schwimmen, Sport und mit meinen Cousine treffen. Ah, alles klar. Ja, guck mal, dann, ne, schönes Wetter, du könntest draußen ja Sport machen oder schwimmen oder sowas. Ja. Würdest du dann nicht einfach stattdessen das machen? Oder was würde dich dazu bringen, es trotzdem zu Hause zu machen? Was ich zu Hause machen kann, könnte ja nicht. Nee, warum du, also, wenn du stattdessen die ganze Zeit schwimmen gehen könntest oder ja Sport machen, also, was würde dich dazu bringen, dich trotzdem zu Hause hinzusetzen und zu lernen oder die Sachen zu machen, die Leute normalerweise in der Schule machen? Ich würde Sport machen, weil ich mache in der Schule ja Sport, wir haben auch Sportunterricht. Das ich würde auch besuchen gehen, ich würde Klassenfahrt mit meinen Eltern gehen. Wir gehen ja mit Klassenfahrt. Ich würde mit meinen Eltern Urlaub gehen, anstatt Klassenfahrt. Ja, ja, genau. Mein Vater guckt auf mich deswegen. Das heißt, du hast Sport und Klassenfahrt. Da ja. sind aber so ein paar Dinge gar nicht mehr drin, die du normalerweise in der Schule machst, ja? Oder? Ja, also was der beste Tag in der Schule für mich war, ist, errate mal was. Mein bester Tag war, wo wir Klassenfahrt gegangen sind. Ah, ja. Ja, okay. Warum machen wir denn in der Schule eigentlich nicht durchgehend Sport und Klassenfahrt? Dass wir uns bewegen und so? Nee, warum machen wir auch so viele andere Sachen? Warum machen wir so häufig nicht Sport oder nicht Klassenfahrt, sondern sitzen im Raum und lernen irgendwas anderes? Topf. Natürlich, das ist eine gute Frage, aber schwer zu antworten. Waren Sie schon mal in der Schule? Tatsächlich schon, ja. Okay. Was war nochmal die Frage? Warum machen wir die ganzen anderen Sachen in der Schule? Warum lernen wir in der Schule? Ich weiß, das war am Anfang deine eigene Frage. Dass unser Kopf so viel lernt. Zum Beispiel, wir haben so Englischunterricht. Ja. Und wir gehen in andere Land. Und wir können Englisch, das wir so übersetzen können bei einer neuen Sprache von unser Kopf, dass wir neue Sprache haben. Ja. Ja. Ne, das heißt, wir lernen so verschiedene Sachen, die uns halt später im Leben helfen sollen. Ne? Ja. So die Idee. Wenn du nicht zur Schule gehst, wenn du nicht Englisch lernst und so, weil Englischsprache hilft dir bei jedes Land. Wenn du nicht Englisch lernst und so, dann wenn du zum Beispiel in ein anderes Land gehst, dann kannst du nicht reden nur mit deiner Sprache, die du kennst. Ja, genau. Ja. Und würdest du sagen, dass bei den meisten Fächern so, dass es, also nicht, dass es andere Länder ist, aber dass es bei jedem Fach oder bei jedem Inhalt so die Idee ist, du lernst etwas, was du später gebrauchen kannst, was dir später helfen kann oder sowas. Ja, das ist aber jetzt verstehe ich schon ein bisschen, warum wir zur Schule gehen müssen. Aber Schule ist natürlich anstrengend. Sie können das, Sie waren auch in der Schule, bestimmt können Sie das. Ja. Ja. Stimmt, wir hatten noch Schwimmunterricht zum Lernen. Das ist richtig wichtig, wenn du schwimmst. Zum Beispiel, du gehst jetzt da, du willst, und aus Versehen fällst du runter, dass du dich so beschützt und dass du rausgehen kannst, weil manche Kinder können nicht schwimmen und so, dann sind sie tot. Ja, wobei halt Schwimmen ist ja was du eh total gerne magst. Ne? Ja. Also wahrscheinlich nicht, dass ich dich überzeugen muss, dass du das machen musst in der Schule. Ja. Ja, eher diese ganz anderen Sachen, ne? Ja. Du hast ja jetzt schon selber gesagt, ne? Wir lernen verschiedene Sachen, die uns später im Leben helfen sollen. Und wie ist das bei deinen Mitschülern? Haben die alle am liebsten Sport oder gibt es Leute, die einfach andere Fächer gerne haben? Es gibt Leute, die andere Fächer mögen. Mhm. Bei mir in der Klasse gibt es einen Junge, der heißt. Der lebt Englisch mehr als Sport und alles. Ich dachte, alle Kinder werden Sport mögen, weil Sport ist was zum Spielen, kann man jetzt so sagen. Ja, verstehe ich. Aber natürlich, was ich gedacht habe, war falsch. Manche Leute lieben Deutsch, manche Leute lieben Mathe und so wie ich Sport. Ja, also als Fach. Das heißt, du hast am meisten Lust auf Sport, andere Leute am meisten Lust auf andere Dinge. Für dich wäre es zum Beispiel, du hast ja gesagt, wenn du nicht zur Schule gehen müsstest, dann würdest du schwimmen gehen und Sport machen und auf Klassenfahrt gehen. Ja. Ne, sowas alles. Oder verschiedene Sachen. Mhm. Und andere Leute würden dann vielleicht, ne, der Junge aus deiner Klasse würde vielleicht stattdessen, keine Ahnung, Englisch lernen. Englisch, ja. So, ne? Ja. Und das ist ja an sich auch schön, dann würde ja jeder das machen, was ihn interessiert. Ne? Hast du eine Idee, warum wir trotzdem so lange... Warum wir in der Schule sind. Weißt du, du magst Sport, er mag Englisch und du musst trotzdem Englisch machen und er muss trotzdem Sport machen. Ja. Hast du eine Idee, warum? Dass er es lernen muss. Er muss nicht nur einfach lernen, dass er so viel Fache kann und so. Also, dass wenn du eine Sache schon kannst und du schon geübt hast, lange her und jetzt kannst du das, dann kannst du ja was Neues dir beibringen. Also, dann kannst du dir was Neues in deinen Kopf ich weiß nicht, wie ich das sagen kann, dass du, also, es ist schön, dass du so viele Sachen in deinem Kopf kannst zu machen. Dann ist alles ja, ich sag's jetzt schon mal so, ist alles dann für dich so leicht, was du in deinem Kopf kannst. Zum Beispiel, ein Junge braucht Hilfe, kann nicht gut Englisch reden, dann kommst du, besitzt du mit ihm Englisch, das ist schon mal gut. Ja, okay, genau. Und das ist ja ein Grund, warum, das ist jetzt, das hast du dir selber erklärt, warum du Englisch machen musst, obwohl du keine Lust hast. Warum muss denn der, der Englisch so gerne hat, trotzdem Sport machen? Nee, haben Sie eine Idee? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die Idee ist, bei all diesen Fächern, du magst zwar bestimmte Sachen lieber als andere, aber bei allen ist die Idee eigentlich, dass du irgendwas lernst, was dir später im Leben helfen soll. Ja, ja, das Grund, meinte warum, ich. Ja, ja, genau. Und der Grund, warum du trotzdem diese ganzen Dinge lernst, ist, dass die Leute dir noch nicht glauben, dass du genau weißt, was du später machen willst. Ja. Weißt du? Weil jetzt gerade hast du Sport am liebsten, aber wer weiß, ob du dein Leben lang, ob du Sportlerin werden möchtest oder Schwimmerin oder was auch immer, oder ob du irgendwann was anderes machen willst. Ja. Weißt du? Und für ihn, vielleicht mag er jetzt gerade Englisch gerne, aber vielleicht will er später Sport machen. Oder allein schon Sport ist sowieso, ne, den Körper fit halten, ist ja sowieso eine gute Sache. Und wenn man das außerhalb der Schule nicht macht, weil man Sport nicht mag, dann muss man es in der Schule ein bisschen machen. Ja. Das heißt, für dich ist so, du lernst so ein ganzes Paket, und um dir später die Möglichkeit zu geben, in die Richtung zu gehen, in die du gehen möchtest. Ja. Weißt du? Das wäre meine Idee. Was ist, wo du in der Schule warst? Was war dein Lieblingsfach? Was war mein Lieblingsfach in der Schule? Das kommt darauf an. Ich meine, den Zug hast du ja 12 Jahre lang, da erinnert mich an ein paar Sachen. Ich war eher so, ich glaube, am Anfang war es Mathe in der Grundschule und sowas. Ich mag sowas. Ja, ich weiß. Aber ist so. Also ich mochte die meisten Fächer gerne, aber das war so. Und später sowas wie Physik, Biologie. Und in der Oberstufe dann Philosophie. Das war so ungefähr der Verlauf. Aber ich hatte auch nicht, also ich hatte wenige Fächer, die ich gar nicht mochte. Ich mochte zum Beispiel, ich mochte Spanisch nicht so gerne. Das hat mich nicht interessiert. Spanisch? Ja, aus irgendeinem Grund, so, keine Ahnung, Spanisch lernen hat mich irgendwie überhaupt nicht interessiert. Welche Schule waren Sie? Nee, das lassen wir lieber. Du solltest auch nicht sagen, auf welcher Schule du warst. Das ja. Ja nicht unbedingt sagen, wie man hier ja. Oder meinst du nur? Warum? In der Schule, in mancher Schule gibt es nicht Französisch zum Üben. Nicht also zum Lernen. Hm? Französischsprache. Ah ja, nee, bei uns war es, glaube ich, du konntest immer zwischen Französisch und Spanisch und Latein oder sowas wählen. Irgendwie sowas. Bei uns, bei einer Schule gibt es Französisch zum Lernen. Mhm. Und bei uns gibt es keine Französisch. Deswegen, ich finde es schon ein bisschen doof, weil ich will schon Französisch lernen. Weil Französischsprache macht mir Spaß und die ist halt schön, ja. Für mich. Ja, also, so. Ja, das ist natürlich so eine Sache, ne? Nicht alle Schulen können alle Sprachen anbieten. Die meisten, also alle bieten Englisch an, mehr oder weniger. Und danach wird es so ein bisschen verschieden. Was ich auch am Schule schwer finde, dass wenn du Grundschule bist und du 4. Klasse bist, dann musst du ja 5. Klasse an der Schule wechseln. Ja. Ja, das finde ich sehr schwer, weil du kennst schon deine Klasse und so seit 3 Monaten, sage ich jetzt das schon mal. Dann musst du an eine andere Schule wechseln, dann hast du so... sag's jetzt schon mal so, dass du jetzt ein anderes Leben hast. Weil neue Klasse, neue Lehrerin, du kennst gar keine von deinen Freunden und so. Das finde ich natürlich schon schwer. Ja, das ist peinlich auch, weil wenn du in einer Klasse bist und das peinlich ist, du sitzt so und du kennst keinen. Und traurig ist auch, dass du nicht mehr deine alte Freundin, beste Freundin findest. Also, dass du nicht mehr mit denen eine Klasse bist. Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Aber es ist ja auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, wird das nicht auch weniger? Also ich glaube, ursprünglich gab es das halt, weil man nach der Grundschule dann so einsortiert wurde, Gymnasium oder Realschule oder ja. So, oder? Wie leistungsfähig man ist oder was auch immer. Mhm. Und ich glaube, mittlerweile gibt es auch viele Stadtteilschulen oder sowas, die dann wirklich von der 1. bis zur 12. Klasse oder bis zur 13. Klasse oder was auch immer hochgehen. Aber ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Diesen Bruch in der Mitte ist schon irgendwie komisch. Aber ich glaube, das wird auch weniger. Das ist mein Eindruck. Ja, das finde ich auch natürlich schwer, dass ich dann in eine andere Klasse und so gehe, neue Freunde wiederfinden kann. Stimmt. Ja, und was ich doof noch finde, dass wir müssen immer um 6 Uhr aufstehen, uns bereiten, zur Schule zu gehen. Warum nicht zum Beispiel um 10 Uhr? Ja. Eine gute Frage, ne? Das weiß ich nicht. Ja. Also das weiß ich wirklich nicht. Ich glaube, als ich zur Schule gegangen bin, gab es auch immer wieder so, auch sogar die Studien, die gezeigt haben, du bist gar nicht so richtig leistungsfähig um 8 Uhr morgens und so. Ja. Sorry, da habe ich keine gute Antwort für dich. Ich glaube, ein bisschen später wäre wirklich kein Problem. Und zum Beispiel, was ich dir sagen kann, an der Uni oder sowas, die Kurse gehen alle eher später los. Also es kommt auch vor, dass du früh Kurse hast, aber wenn die Leute sich entscheiden können, fangen sie lieber ein bisschen später an. Ja, aber manchmal haben wir auch Ausfall. Dann können wir um 8 Uhr aufstehen. Und das ist schon mal gut, wenn wir Ausfall haben. Dann können wir ja aufstehen. Ja, immerhin. Und was ich noch doof finde, ja, wir mussten aufstehen bei Winter ich gehe so, ich rutsche nach hinten, weil Schnee auf dem Boden ist. Ja, das ist jetzt aber nicht wirklich eine Kritik an der Schule. Nein, ne? Da kann die Schule für uns Ferien machen, bis die Winter fertig ist, dass wir wieder können. Weil wir haben richtig viel Verletzungen. Wenn du in der Pause gehst und einfach mal rutschst und dann auf den Kopf runterfallen, das ist natürlich auch so doof, weil kalt und wir müssen in der Pause draußen bleiben, das ist sehr doof. Oh ja, ja, okay, in der Pause draußen bleiben, das ist natürlich doof. Da kann man ruhig drin bleiben. Ja. Wahrscheinlich irgendwas mit Aufsicht und so. Ich stehe so in Pause, ich zitter so. Ja, Aufsichtsgefahr ist natürlich schön da, das stimmt, aber keine Ahnung. Sonst müsstest du wahrscheinlich irgendwie noch 2 Jahre länger zur Schule gehen oder sowas, weil wir ja, sonst haben wir einfach 3 Monate weniger Schule. Ja. Wenn du den ganzen, ne, wenn du den Stoff durchbekommen möchtest, dann brauchst du ja die Zeit. Ja. Also müsstest du lieber 2 Jahre länger zur Schule gehen und dafür nur im Sommer. Boah, im Sommer zur Schule gehen ist doch auch voll doof, oder? Ja. Gutes Wetter. Ja. Warte mal, also das heißt, im Sommer zur Schule gehen ist doof und im Winter zur Schule gehen ist doof. Also im Sommer ist doof auch ein bisschen, weil im Sommer willst du mit deiner Familie Zeit verbringen, ja. Dann kannst du Urlaub gehen, aber... Immer im Sommer froh. So, ja. Aber auch manchmal macht mir Spaß in der Schule, dass ich mit Freunden spielen kann und Pause. In Pause und so. Aber ich habe eine Frage. Ja. Warum haben andere Länder nicht so Schulepflicht? Was machen dann die Kinder? Also, bleiben die zu Hause, nichts zu machen? Welche Länder sind das denn? Welche Länder sind das? Also, ich weiß nicht, aber was ich gehört habe, es gibt manche Länder, Schule ist nicht Pflicht bei denen. Gibt es manche Länder, die Schule nicht bei die Pflicht sind? Das ist sehr cool. Also, ich glaube, so die meisten, was man immer so westliche Länder nennt, also die meisten so Industriestaaten, ne, die so ähnlich sind wie bei uns, ist Schule, glaube ich, schon schlecht, weil ich glaube, viele Länder, die, ich sag mal, wohlhabender werden, füllen dann auch irgendwann Schulpflichten ein. Ich glaube, der Grund dafür ist, je mehr Geld wir alle haben, desto mehr geistige Arbeit müssen wir später im Berufsleben verrichten. Desto mehr müssen wir denken später im Beruf und desto weniger müssen wir körperlich arbeiten. Und deswegen müssen die Leute dieses ganze Wissen anhäufen, um später die Berufe ausführen zu können, die es sozusagen gibt, gesprungen, weißt du? Wenn deine Familie Feldarbeit betreibt und du einfach nur davon lebst, dann musst du nur genau wissen, wie das funktioniert. Ja. Das was heißt nur, ne? Ist ja auch viel, aber es ist halt ein kleiner Bereich. Das kannst du halt fast zu Hause am besten lernen, wenn du halt mitarbeitest oder sowas. Ne? Aber wenn du halt so eine komplexe Gesellschaft hast und ganz viele verschiedene Berufe und bei allen musst du ganz viel denken, dann brauchst du halt irgendwie, musst du irgendwie die ganzen Leute darauf vorbereiten. Ja. Dass sie auch dann auf das Leben in diesem Rahmen vorbereitet sind. Ja, stimmt. Also mein Verdacht wäre, die meisten Länder, bei denen das so, die so ähnlich aussehen wie hier, wird es wahrscheinlich eine Schulpflicht geben. Also irgendwas in die Richtung. Ja, jetzt kann ich verstehen. Außer du findest ein Land, wo das ganz anders ist, dann sag gern Bescheid. Ich habe nur gehört, dass in irgendeinem Land, ich habe vergessen, wie der heißt, die Name, ich habe gehört, dass Schule ist nicht bei dir Pflicht. Man geht, du kannst so normal gehen, wenn du willst, aber du musst nicht gehen. Du kannst auch zu Hause bleiben, habe ich so gehört. Ich fand es ein bisschen komisch, aber Schule zu gehen, das macht man auch manchmal Spaß, weil wenn du zu Hause bleibst und nichts zu machen, bockt auch nicht an, dann kannst du, anstatt zu Hause zu bleiben, zur Schule gehen und Pause mit Freunden reden und so. Ja, manchmal Schule bockt manchmal. Manchmal aber. Manchmal bockt Schule. Ja, und an den Tagen, wo es vielleicht so viel Lust hat, ne, dann musst du halt gehen. Ja. Manchmal gehen wir auch mit dem Schulausflug. Eine Frage. Oh, wird das Video in YouTube sein? Das kommt drauf an. Da du unter 18 bist, darf ich nicht einfach so irgendwelche Videos mit dir machen. Warum? Na, ich brauche die Einverständnis deiner Eltern, sonst werde ich verklagt. Und so. Nein, meine Eltern erlauben das. Ich will, dass ich in YouTube bin, dass alle Leute mich sehen. Ja, wenn wir das abklären, dann passt das. Dann geht es. Und das müssen wir dann gleich abschließen. Ja, dann... Erstmal vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen. Das hat mir schon geholfen. Ja? Ja. Das freut mich. Bestimmt hat dir es auch ein bisschen geholfen, ne? Ja. Tschüss. Like, share, subscribe. Aha. Da weiß jemand, wie es funktioniert.